Heute biegen wir in die letzte Runde der Vollidioten von Eckhard Henscheid ein. Ich bringe Sie gern auf den Stand der Dinge. Allabendlich trifft sich die Frankfurter Gemeinde, die sich um die Satirezeitschrift Pardon geschart hat, in der Kneipe Menz im Frankfurter Nordend. Darunter heute bekannte Figuren wie Wilhelm Genazzino, den Henscheid als Domingo auftreten lässt. Zur Krönung der Runde lässt Henscheid auch Max Horkheimer, den Altvater der kritischen Theorie und Frankfurter Schule, am Geldautomaten spielen, angeblich mit Tricks, was den Wirt des Menz aufregt. Immer dabei ist auch ein Herr Glosen, der den Erzähler Henscheid stets um Geld anpumpt und ihm dabei die größten Versprechungen über ein geplantes, erfolgreiches Drehbuch macht. Die Handlung dauert insgesamt eine Woche. Schon am ersten Abend lernt der Schweizer Herr Jakob Fräulein Czernatzke im Menz kennen. Er will sie, flachlegen, wie er sich im Jargon der Zeit ausdrückt. Der Erzähler Henscheid gibt dem Herrn Jakob den Rat, doch diesem Fräulein Czernatzke einen erotischen Brief und einen Strauß Rosen ins Büro zu schicken. Aber Fräulein Czernatzke empört sich über die Blumen, hält das für Rotz. Statt den Brief zu schreiben, liest Herr Jakob den französischen Schriftsteller Albert Camus. Man darf vermuten, dass er den Mythos des Sisyphus liest. Alles vergebliche Liebesmüh. Auch eine Aussprache zwischen dem Herrn Jakob und dem Fräulein Czernatzke hat nichts gebracht. Und am sechsten Abend verkündet Herr Jakob auch noch seine Scheidung im Menz. Einer wusste schon vorher Bescheid, was den Erzähler ärgert. Hans Zischler setzt den Schlusspunkt der Vollidioten. Seit einer Woche hatte ich Herrn Jakobs ganzes Vertrauen genossen. Immer wieder hatte er mir, dem Älteren und Reiferen, Fragen gestellt, wie ich es ihn seinerzeit bei Frau Knott gelehrt, und immer hat er mich ins Geschehen einbezogen, immer Freud und Leid geteilt. Warum hatte er mir ausgerechnet diese Scheidung verschwiegen? Warum den wenig vertrauenswürdigen und sogar hinterhältigen Rösselmann bevorzugt? Doch andererseits, wann denn hatte sich Jakob heute scheiden lassen? Er war doch den ganzen Tag über mit mir zusammen gewesen, seit 10:30 Uhr morgens und nur zwischendurch bei Fräulein Czernatzke und ihrem Protestmarsch. Es muss also die Scheidung vor dem Zeitpunkt stattgefunden haben, zu dem ich Jakob auf der Straße begegnet war und er so dringlich hatte scheißen müssen. War er da geradewegs vom Gericht gekommen? Aber er hatte doch die ganze Zeit über Camus gelesen und Pfannen Kaffee getrunken. Der Bruch in der Logik. Der Ausdruck beginnt, wo das Denken aufhört. Camus? Will man aber standhalten? »Herr Menz, noch drei!« rief nun Herr Jakob munter, ja ausgelassen wie nie zuvor. »Ja, die Scheidung als solche sei direkt schön gewesen«, vernahm ich ihn in Richtung Rösselmann brummeln. »Die alte, die blöde Nuss!« sei auch da gewesen, und an dieser Stelle kicherte Herr Jakob sogar. Vom Tische her hörte man jetzt Fräulein Majewski jubeln. »Nein, nein, das gibt es doch gar nicht!« »Richtig, Fräulein Majewski, c'est vrai. Ich kann es auch nicht glauben, und doch.« Wenig später brach die Tischgruppe hinter uns auf. Fräulein Majewski trat an mich heran, zwickte mich in den Arm und säuselte mit wohltätig lindem Ton in der Stimme, wir sollten demnächst einmal alles in Ruhe und Besonnenheit bequakeln, vielleicht bei einem Opernbesuch. Das Letztere musste ich zwar angesichts meines gestrigen Vorpreschens als Verweis und sogar als eine Beleidigung empfinden, aber ich nickte doch irgendwie dankbar mit dem Kopf. Gleichzeitig beobachtete ich, dass Fräulein Czernatzke sich davonmachte, ohne unsere Thekengruppe auch nur einmal anzublicken. Das war eine unmissverständliche Sprache und zweifellos das Ende meiner einwöchigen Bemühungen. Herr Knott und seine Gattin stellten sich nun locker zu uns und berichteten, Fräulein Czernatzke habe heute Abend mit den anderen drei Herrschaften Geburtstag gefeiert und dabei von Herrn Johansen einen grauen Hasen, ein belgisches Riesenkaninchen, geschenkt bekommen, das als Wohnungsgast gehalten werden solle. »Wie alt ist sie geworden?« fragte Herr Jakob aufhorchend, aber sehr ruhig. 25, glaube ich, sagte Herr Knott. Seine Gattin bestätigte es nickend und ließ dabei ihre Blicke wohlgefällig über die Körperformen eines ringelbärtigen Studenten schweifen, der gerade das Lokal verließ. »Dann ist sie jetzt so alt wie ich«, sagte Herr Jakob heiter. »Herr Knott, Sie trinken auch einen mit. Ich habe mich heute scheiden lassen.« »Ach ja«, sagte Herr Knott und setzte eine fast geistvolle Miene auf. »Warum denn das? Mehr fiel auch diesem abgebrühten Plaudere dazu nicht ein. Trotzdem gab ich ihm jetzt aus Klosens Vorräten 5 Mark. Herr Knott konnte sich an diesen Betrag nicht erinnern, daraufhin versicherte ich ihn, auf Herrn Klosens Buchführung sei absoluter Verlass. Da mussten wir beide heftig lachen. »Herr Menz«, rief nun geradezu ausgelassener Jakob, »machen Sie uns eine Flasche Sekt auf, Herr Menz!« Im Anschluss wurde es dann sogar noch ein richtiger netter Abend. Offenbar hatte sich auch der alte Herr Menz inzwischen von seiner Enttäuschung bei Herrn Klosen erholt und wohl erkannt, dass hier eine ganz besondere Feierlichkeit am Laufen sei. Ja, als sich das Lokal bereits bis auf uns Scheidungsgäste geleert hatte, dunkelte er durch Herunterziehen der Fensterrollladen gegenüber der Polizei ab und beschenkte uns von sich aus noch mit einer Flasche Wein, zu welcher er einprägsame Schwänke erzählte aus der Zeit, als er noch als Oberst seinen Mann gestanden hatte und indessen der Sohn und die Gattin des Herrn Menz im Hintergrund des Lokals sowie in der Küche erregt über die Beharrlichkeit ihres Vaters bzw. Gatten allerlei Lärm, Schab und sonstige hektisch mahnende Krachgeräusche vollzogen, wurde der alte Herr Menz sogar immer aufgeräumter und schöner und lieblicher anzuschauen und missachtete souverän die Winke seiner Restfamilie und zeigte ihr den Herrn und Meister. Ja, er setzte sich sogar noch demonstrativ gemütlich auf seinen Wirtshocker, und als der Wein alle war, schenkte er uns immer wieder neuen Schnaps und Bier und Apfelwein wild durcheinander aus, und als ihn seine Gattin schließlich fast weinend zu Bett bat, »Du musst auf deine Leber achten, Hans, sei doch vernünftig«, da sagte Herr Menz mit List und Zähigkeit, »Die Herren haben ja auch noch alle einen Schluck zu trinken, und ich kann doch die Herren nicht alleine trinken lassen.« Und sofort schenkte Herr Menz zweien der Herren erneut und wachsam Bier nach. »Ich brauch ja auch nichts mehr zu trinken«, jammerte jetzt hilflos Frau Menz, worauf Herr Menz in größtmöglicher Behaglichkeit konterte. »Darauf beneide ich dich«, ein Satz, über den besonders Herr Jakob fast leidenschaftlich, wenn auch verhalten, lächelte. Das war aber auch meine letzte Beobachtung an diesem Tag. Irgendwie wurden wir später allesamt weggeräumt und heimgetan. 7. Tag. Um 8:30 Uhr früh schellte es an meiner Tür. Ich wusste gleich, wer es war. »Ich telefoniere mit meinem Schwager in Basel«, sagte Herr Jakob, der einen äußerst schmucken dreiteiligen Blazeranzug in mattviolett trug. Ich war noch rechtschaffen müde und rollte mich sofort in mein Bett zurück. Herr Jakob wählte und sprach dann 10 Minuten lang in den Apparat hinein, und zwar in einem mir an ihm noch völlig unbekannten Schweizerdeutsch, das ihm einen eigenartig gelösten, ja beschwingten Ausdruck verlieh. So leicht und auch vielsprechend hatte ich diesen dunklen Mann bis dahin überhaupt noch nie erlebt. Während der Abfassung dieser Niederschrift kam mir deshalb sogar der furchtbare Verdacht, Herr Jakob sei zweigeteilt, nämlich in der deutschen Sprache eine Katastrophe, in der Schweizerdeutschen dagegen keck und lustig, wie jeder andere Mensch auch. Ja, dass Herrn Jakobs Liebestragödie vielleicht sogar auf diese Krankheit zurückzuführen war, dass dieser Mann vielleicht Fräulein Czarnatzkes Herz bezwungen hätte, wenn er leichthin schweizerisch gesprochen, statt immer so unerklärlich tief und abgehackt gebrummt hätte. Ich habe übrigens von dem Gespräch fast nichts verstanden, bin aber sicher, dass kein Wort über die gestrige Scheidung Herrn Jakobs gefallen ist. Das interessierte den Schwager, den Bruder von Frau Doris Jakob, offenbar nicht. Nachdem er den Hörer mit geradezu glucksendem Lachen aufgelegt hatte, wandte sich Herr Jakob nun wieder in seiner gewohnt schwerblütigen Stimme an mich, der ich noch im Bett lag. »Gehst du mit deinen Hund kaufen? Ich geh mir jetzt deinen Hund kaufen. Du gehst mit?« Ich war zwar von den mörderischen Anstrengungen des vergangenen Tags noch sehr geschwächt, ich hätte auch fragen können, warum wir das nicht später erledigen könnten, aber natürlich ging ich sofort mit. Wer wollte schon das sich abzeichnende Finale versäumen, nachdem er so lange frisch mitgelaufen war? Ein Hund. Das war es sicherlich. Der Aufbruch zum Neuen, zu den unbekannten Ufern. Beim Ankleiden fragte ich Herrn Jakob, der in der Mitte des Zimmers stand, eine Zigarette rauchte und heiter und irgendwie erleuchtet vor sich hin lächelte, wie er den schnellen Entschluss gefasst habe, einen Hund zu kaufen. »Ein Hund ist etwas Schönes«, sagte mit tiefer Stimme, aber immerzu lächelnd Herr Jakob. Wir marschierten los in die Innenstadt, tranken im Chibo-Laden einen Kaffee und gingen dann in die nächste Tierhandlung, wo wir die dort anwesenden Hunde beschauten. Herr Jakob schritt immer wieder an den Käfigen auf und ab, in denen sich mehr als 20 sehr liebe und zum Teil sogar drollige Tierchen tummelten. Herr Jakob musterte jedes einzelne eindringlich, dann sagte er mit fester Stimme zu der Verkäuferin: »Den will ich kaufe ihn.« Die winzig kleine und sehr possierliche Dackelin kostete mit Leine 320 Mark. Herr Jakob zahlte mit einem 500-Markschein, und weil der Hund noch sehr jung und unversiert war und nicht ordentlich durch unsere große und verkehrsreiche Stadt trippeln konnte, packten wir ihn in einen Karton, aus dem er dann zitternd, aber interessiert seinen Kopf in das morgendliche Großstadttreiben hielt. Wir trugen den neuen Freund ins Café Härtlein, wo wir nochmals frühstückten, und Herr Jakob ließ sein Tier im sonst leeren Raum herumlaufen. Wenn der Hund sich einmal hinter den Ofen verirrte oder zur offenen Tür hinaus wackelte, rief Herr Jakob stets sofort: »Hund, Hund, komm, Hund!« Ich fragte Herrn Jakob, welchen Namen er dem Tier geben wolle. »Hund«, antwortete Herr Jakob, der einen immer aufgeräumteren, ja, ich möchte sagen, dämonisch zufriedenen Eindruck machte. »Bloß Hund!« Sein Bruder in Zürich, sagte dann Herr Jakob, komme demnächst in unsere Stadt, er werde mit ihm und dem Hund zusammen eine Wohnung mieten. Sein Bruder und er und der Hund würden gut zusammenleben. Warum telefonierte Herr Jakob mit dem Schwager, wenn die Ankunft des Bruders bevorstand? Wann wird die Dackelin elendig verhungern oder an einer Schnapsvergiftung zugrunde gehen? War dieser Hund angeschafft worden, Fräulein Scharnatzkes neuem Hasen Trotz zu bieten? Planten die Brüder Jakob von hier aus die Beseitigung der Stadt Zürich? Mit solchen und ähnlichen Fragen im Kopf verließ ich bald darauf Herrn Jakob auf. Bis dann. »Hey, Hund, Hund!« hörte ich ihn im Weggehen rufen. Ich sah ihn nie wieder. Nach dieser Niederschrift. Ausklang. Hiermit endet auch schon die eigentliche Liebesgeschichte zwischen Herrn Peter Jakob, Fräulein Eva Maria Czernatzke, Herrn Ulf Johansen, Fräulein Birgit Majewski und letztlich wohl auch mir. Es endet hier in eigenartiger Gleichzeitigkeit auch die Karriere des Herrn Joachim Klosen, zumindest in unserer Stadt. In einer ganz anderen Stadt war sie allerdings inzwischen zügig, ja vehement weitergegangen. Ich darf hier zusammenfassend berichten, dass mich Herr Klosen 2 Tage nach dem Hundekauf des Herrn Jakob aus Garmisch-Partenkirchen anrief, wohin er gefahren war, nachdem er angeblich den Zug nach Itzehoe um 5 Minuten versäumt hatte. »Aber das muss ich dir alles später erklären«, rief Klosen ins Telefon. »Im Augenblick brauche ich ja schnell und unheimlich dringend 200 Mark, denn er habe in den letzten 24 Stunden nur mehr 2 Semmeln gegessen. Ich soll ihm das Geld sofort abschicken, zu deiner Sicherheit, habe er deshalb auch gleich die Geschichte von der Ziege vor Gericht für unser Fernsehspiel geschrieben und sie schon zur Post gegeben. Das läuft sozusagen auf Kommissionsbasis und als Wertpapier in Höhe von 200 Mark, wenn ich Klosen richtig verstanden habe. Das Wetter und die Gegend seien übrigens klasse«, jammerte Klosen fröhlich weiter. Doch ich unterbrach ihn, ihm mitzuteilen, dass ich gegenwärtig keine 200 Mark hätte. Herr Klosen drohte nun nicht mit Selbstmord, ließ aber durchschimmern, dass dann wohl sein Schicksal besiegelt sei. Da versprach ich ihm, ich wolle mich bei Freunden und Gönnern um eine Spendenaktion für ihn einsetzen. So neu zum Leben erweckt, erwähnte Klosen wieder einmal in hoffnungsvollem Zusammenhang die Summe von 4.500 Mark. Während ich mich an die Spendenaktion machte, dabei aber wenig Echo fand, erreichte mich ein neuer Anruf Klosens. Inzwischen müssten es 300 Mark sein. Offenbar hatte dieser Mann in der Vorfreude auf das schöne Geld tüchtig gezecht, und so schalt ich ihn denn nun doch recht ärgerlich aus, worauf mir Klosen geistesgegenwärtig, die Ziegengeschichte war noch nicht angekommen, eine brandneue Story anbot, einen Erlebnisbericht über einen ungeheuer trinkfesten Niederbayern, dessen beste Leistungen mir Klosen sofort breit und unverständlich ins Telefon schnarrte und dabei mächtig wieherte vor Vergnügen. Während der nächsten Tage erfolgten noch etliche weitere Anrufe aus Garmisch, die immer dringlicher wurden und von einer sehr ungeduldig werdenden Pensionswirtin handelten. Ich musste Klosen aber mitteilen, dass ich erst 80 Mark unter Dach und Fach hätte. Klosen, hörbar dem Weinen nahe, hielt sich dennoch tapfer und schilderte mir immer wieder aufopferungsvoll die Lieblichkeit der Alpen, die bezwingende Schönheit des Alpenglühens und die Freundlichkeit des einheimischen Volks. Zwei Tage später, die Spendenaktion stagnierte und ich war schon fast entschlossen, diesem Mann wieder jede bessere Einsicht neue 300 Mark zu opfern, stand Herr Klosen plötzlich mitten unter uns im Kränz, eindeutig angetrunken, aber noch fideler als sonst, und er lud uns alle zum Schnapstrinken ein. Geld spielt keine Rolle, denn morgen werde er seine Wohnung räumen und nach Düsseldorf in die Industrie gehen. Wenn ich wolle, sagte Herr Klosen dann noch aufmunternd zu mir, könne ich jederzeit mitgehen. Der für den nächsten Tag angekündigte Auszug aus der Wohnung klappte allerdings dann doch nicht so perfekt. Irgendwo musste wohl Klosen noch in derselben Nacht auf die Hajo-Itzeho-Gruppe getroffen und für Tage verschollen gegangen sein. Ich sah ihn jedenfalls nicht wieder, aber zwei Wochen später rief er mich aus Fellbad an und bestellte mich zu seinem Nachlasstreuhänder. »Falls irgendetwas ist mit Leuten, die an den Fernseher in der Wohnung ran wollen«, das einzig nennenswerte Möbelstück. Herr Klosen hatte recht gewittert. Denn bald darauf riss der Hausbesitzer Kaufhold Herrn Klosens Fernsehkasten, der ja eigentlich Fräulein Majewski gehörte, ohne dass ich als Treuhänder einzuschreiten vermocht hätte, an sich mit der Begründung, es stünden noch 3 Monatsmieten und die Renovierung von Klosens total verwüstetem Zimmer offen. Aufgeklärt hat sich in diesen Tagen auch, woher Klosen am Abend vor seiner Fahrt nach Garmisch 50 Mark für mich und notwendigerweise wohl auch das Fahrtgeld aufgetrieben hatte. Nämlich von dem allzu vertrauensseligen Studenten Fritz Peter, der in jenem angeblichen Telegrafenamt in dem Hinterhof logierte, den Klosen seinerzeit so hartnäckig Stunde für Stunde auf der Suche nach Geld durchquert hatte. Dieser Fritz Peter erschien eines Tages im Krenz, suchte Klosen und wollte seine 250 Mark zurück. Es war ihm dann natürlich nur ein schwacher Trost, dass, wie ihm versichert wurde, der halbe Krenz ähnliche Wünsche hegte. Und noch eine letzte Botschaft trat kürzlich von diesem unvergesslichen Manne ein. Irgendwie muss Klosen von meiner Niederschrift Wind gekriegt haben, denn er rief aus Essen im Büro des Herrn Rösselmann an, mir ausrichten zu lassen, dass er voll hinter diesem literarischen Projekt stehe und er auch jederzeit mithelfen wolle, das Ding zu verscheuern. Auf Herrn Rösselmanns bedachtsamen Einwand hin, soweit er informiert sei, komme er, Klosen, in dieser Niederschrift nicht ganz unbescholten weg, soll Klosen in alter Frische gequallt haben, das sei ihm vollkommen egal, wenn die Story nur dufte wird. Ja, und sonst? Ruhig ist es geworden in unserer großen Stadt, allzu ruhig, unheimlich ruhig. Herrn Jakob hat seit dem Erwerb der Dackelin niemand mehr gesehen. Unklar ist, ob die Ankunft und das Zusammenleben mit dem Bruder den Rückzug veranlassten. Manche meinten vielmehr, Herr Jakob sei wieder nach Zürich zurück, um an Ort und Stelle die Bombardierung der Stadt vorzubereiten. Fräulein Majewski und Fräulein Czernatzke wurden kurz nach der gemeinsamen Geburtstagsfeier aus Gründen, die bei aller Anstrengung nicht zu erforschen waren, von Herrn Johansen verlassen, beziehungsweise Fräulein Czernatzke wird von ihm angeblich noch hier und da geliebt, während Fräulein Majewski sich kurzerhand und ohne, dass ich dazwischen zu prellen vermocht hätte, einen Herrn Michael Schulte zugelegt hat. Als eine beachtliche Neuerung empfinde ich es auch, dass vorgestern Fräulein Mitzi Wittlatschiel auch noch bei den beiden Damen eingezogen ist und so die geheimnisumwitterte Stimmung und die intellektuelle Undurchdringlichkeit dieser Wohnung immer weiter eskaliert. Ich weiß nur, dass das Karnickel ohne jede Manieren zwischen den Gemächern der drei Damen herumhoppelt und alles voll Dreck macht. Wie mir Herr Rösselmann ausrichten lässt, scheint sich aber Fräulein Czernatzke neuerdings und überraschend auf Herrn Peter Knott einzuspielen, wodurch meine Intention nach Herrn Jakobs Abgang eigentlich mehr in Richtung Stefan Knott geschweift war, umso mehr, als Fräulein Czernatzke auf dessen Strichliste seinerzeit auf Platz 2 gestanden hatte. Nun, ich würde die Paarung mit Herrn Peter Knott immerhin begrüßen, denn dann wäre der Weg für mich frei zu Frau Johanna und ihren strohblonden Flechten, vorausgesetzt, dass nicht schon Herr Kersten Müller im Anmarsch ist. In diesem Falle bliebe wohl für die junge Frau Müller am besten Herr Eilert oder Herr Domingo, der mir allerdings seit Wochen erotisch immer träger erscheint. Doch, wie auch immer, es wird sich schon alles regeln und neu aufteilen. Mir persönlich zeigt übrigens Fräulein Czarnacki wegen meiner vermeintlichen Intrige noch immer die kalte Schulter und ich kann also vorerst nicht angreifen. Immerhin gelang es mir, durch eine Fangfrage zu ermitteln, dass von Herrn Jakob bei ihr nie, auch später, nicht ein Brief eingetroffen sei, so dass meine Niederschrift auch in diesem Punkt voll abgesichert ist. Überaus ehrenvoll endete mein Glasreinigungsauftrag. Kurz nach Herrn Jakobs Verschwinden rief mich Herr Gabriel an und teilte mir mit, die Innung sei an der Aufklärungskampagne aus verbandspolitischen Rücksichten nicht länger interessiert und ich solle die Akten zurückschicken. Ich wollte nun natürlich wissen, wie das mit dem Honorar sei, denn meine Arbeit für die Kampagne sei inzwischen abgeschlossen, das Informationsmaterial für alle einschlägigen Massenmedien zusammengestellt, eine grobe Lüge, alles auch hübsch mit einem gewissermaßen Fragezeichen versehen, wie erwünscht, und vertraglich, fuhr ich dezent, aber massiv fort, sei ich ja nicht zur Rückerstattung des Honorars verpflichtet, wenn der Vertragspartner aus dem Vertragsinhalt ausscheide. Irgend so etwas Dummes und Eindrucksvolles habe ich gesagt. Ich wolle aber gern als Anerkennung 50 Mark an die Innung zurückerstatten. Die könne ich auch behalten, rief nun Herr Gabriel ärgerlich ins Gerät. Die Akten aber wolle man wiederhaben, und zwar schleunigst. Und fast grußlos hängte Herr Gabriel ein. Hocherfreut tat ich das Gleiche, verpackte den Aktenkram und gab ihn zur Post. Hatte man mich durchschaut? Hatten die Glasreiniger erkannt, dass meine Interessen wohl doch mehr in Richtung Jakob und Klosen ausschlugen? Nun, mein anderer Angriff auf die Sozialdemokratie ist mir dagegen hervorragend geglückt, und der Bildungspolitiker Lohmar bekam seine Hiebe weg. Ich traf ihn gewissermaßen an seinem innersten Nerv, seiner bodenlosen Eitelkeit und seinem komme, was da wolle, unersättlichen Bildungswillen, der keine Rücksichten auf die einfacheren Dinge des Lebens mehr kennt. Herr Reinecke war sehr zufrieden, zahlte im Überschwang sogar 350 Mark und ging Gott sei Dank erst 2 Wochen später mit seinem Journal bankrott. Was bleibt? Nun, nicht viel. Aber ich meine immerhin 2 Dinge. Erstens sollten wir wieder nachdenklicher werden angesichts so erstaunlicher Dinge wie der Liebe auch und gerade in unserer Zeit, ungeachtet der Emanzipationsfrage und des Paragraphen 218 als solchem. Zweitens ist es aber so, dass zwar nach allerjüngsten Berichten zwischen Fräulein Majewski und Herrn Schulte wegen einer Krise bereits die erste große Aussprache stattgefunden haben soll, aber irgendwie meine ich, ich sollte diese Hoffnung endlich fahren lassen und mich wieder energischer auf die tote türkische Frau konzentrieren. Denn ich bin fast sicher, dass sie in München wohnt. Warum denn auch nicht? Wer stirbt denn schon gern in der Türkei? Und zum Dritten spüre ich nach Abschluss dieser Niederschrift, dass meine besonderen Begabungen doch mehr im Pädagogischen liegen, in der Kunst der Menschenführung und Lebenshilfe. Und vielleicht sollte ich mich daher mehr dem Lehrfach oder der Sozialarbeit zuwenden, statt die letzten Endes doch eher nichtswürdigen Belange der Glasreiniger und der Kartoffelchips wahrzunehmen. Ich glaube, gerade Köpfe wie mich braucht das Vaterland heute am dringendsten. Gestern Abend im Krenz hat mir allerdings Herr Rösselmann eine interessante und merkwürdige Sache erzählt. Er sei am Nachmittag mit Fräulein Bitz im Café Härtlein gesessen, da sei auf einmal die längst verschollen geglaubte Frau Doris Jakob am Fenster vorbeigegangen. Mit niemand anderem als an der Leine Herrn Jakobs winzig kleiner Dackelin. Und dies, je länger und schärfer ich auch darüber nachgrüble, will mir nicht aus dem Kopf. Und damit ist auch mein Nachbericht erledigt und abgeschlossen. Hans Zischler setzte den Schlusspunkt im Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid im Rahmen der Aktion »Frankfurt liest ein Buch«.